Kundgabe 3488. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.06.1945. Gottes Wort und seine Kraft. Wo mein Wort ertönt, dort ist das übergroße Leid auf Erden gebannt. Wohl muss der Mensch ringen und kämpfen, solange er auf Erden weilt. Doch er steht im tiefen Glauben an mich und meine Liebe. Er lebt im Vertrauen auf meine Hilfe und er spürt meine rettende Hand ständig, die ihn aus allen Gefahren des Leibes und der Seele herausführt. Und darum wird er die Not nicht mehr fürchten. Er wird sie nicht so drückend empfinden. Er wird immer nur gläubig meines Beistandes harren. Und dieser ist ihm gewiss. Wo mein Wort ertönt, dort wird meine Liebe und Gnade offenbar. Und die Verbindung von der Erde zur geistigen Welt ist offensichtlich. Die Verbindung mit dem Reich, das mein ist und das darum auch unvergänglich ist. Und die Gewissheit, dass auch der Mensch, der mein Wort empfängt, Anwärter dieses Reiches ist, gibt ihm den inneren Frieden. Er lebt nur noch für diese Welt und die irdische Welt beachtet er nur so weit, wie dies sein Aufenthalt auf Erden noch bedingt. Und also strebt er bewusst dem Ziel zu, das ich ihm gesetzt habe. Er hat den rechten Weg gefunden, den Weg zur ewigen Heimat. Und er wird ständig danach trachten, die Mitmenschen auf den gleichen Weg zu führen, sie zu belehren und ihnen mein Wort zu vermitteln, das ihnen Kenntnis gibt von mir und meiner Liebe, von meinem Willen und meinem ewigen Heilsplan, auf dass auch sie mich lieben lernen und mir zustreben, auf dass ich auch in ihre Herzen den Frieden senken kann, den eine innige Verbindung mit mir auslöset. Es muss mein Wort den Menschen vermittelt werden, wollen sie zu Überwindern des Feindes ihrer Seelen werden, schon auf Erden. Denn ohne mein Wort mangelt es ihnen an Kraft, es mangelt ihnen an Wissen und sonach auch an der rechten Liebe zu mir. Erst wenn ich mit den Menschen sprechen kann, direkt oder indirekt, gedanklich oder durch Übermittlung meines Wortes, erst wenn sie ihre Herzen öffnen und auf meine Stimme hören, treten sie in Verbindung mit mir und können nun auch Kraft empfangen, unmittelbar. Denn dann legen sie ihren Erdenweg zurück im bewussten Streben, das Ziel zu erreichen. Dann ist das geistige Reich allein ihnen begehrenswert und sie verachten die Welt. Und darum muss mein Wort Eingang finden bei den Menschen und die Verkünder meines Wortes müssen unentwegt tätig sein. Sie müssen mir ständig dienen, indem sie das von mir empfangene Wort weiterleiten und überall meinen Willen verkünden, wo sie Zugang haben. Denn es eilet die Zeit. Die irdische Welt geht ihrer Auflösung entgegen. Und das geistige Reich tritt immer dringlicher an die Menschen heran. Die wahre Heimat, die Endziel jedes Erdenmenschen ist. Doch ohne mein Wort werden sie es nie erreichen. Ohne mein Wort finden sie den Weg nicht. Sie kennen mich nicht und haben keinen Führer. Sie gehen blind ihres Weges daher und wandeln in die Irre. Mein Wort ist der Wegweiser. Mein Wort ist ständiger Ruf von mir. Und wer diesen Ruf höret und ihm nachkommt, den ziehe ich mit aller Kraft zu mir. Er wird nicht fehlgehen. Er wird mich erkennen am Ende des Weges. Und die Liebe seines Herzens wird ihn treiben. Er wird mich ersehnen und ich werde mich ihm nahen. Und meine Nähe wird ihn selig machen bis in alle Ewigkeit. Amen.